Yeah, am Schlagzeug Olli Becker. Okay. Oh, Wacker. Au! Kleine Umbaupause. Dauert nur 2 Stunden. Wir sind jetzt wieder komplett, nee, also wieder ein paar Leute dazugekommen. Eins der wichtigsten Instrumente in dieser Richtung Musik, das Waschbrett, gespielt von Lello! Am Schlagzeug Bernd Hauke! Und am tragbaren Keyboard der Prince of Hearts.